Lektion 6, Übung D, B. Unterrichtsstunde. Eine Unterrichtsstunde dauert 60 Minuten. Abfahrtsdatum. Sagen Sie bitte das Abfahrtsdatum. Parkplätze. Finden wir in Bad Vilbel Parkplätze? Ankunftszeit. Die Ankunftszeit ist 13 Uhr. Waldstraße. Meine Adresse ist Waldstraße 3. Fünfzehn. Anwesend sind 15 Mitarbeiter. Danke.